Der verlorene Erste Weltkrieg hatte den völkisch-nationalistischen Geist angeheizt. Geister der Vergangenheit spukten in Dürrenberg ohnehin herum. Im Kurpark lag der Hunnenstein, ein Felsblock, in dem die Hand des Königs Heinrich I. 876 bis 936 zu sehen sein soll. Der habe hier vor der Schlacht von Riade die Worte gesprochen: So wahr, als meine Hand auf diesem Feld sich abdrückt, so gewiss werden wir den Sieg davontragen. Am 15. März 933 siegte der König des Ostfrankenreichs dann über die Magyaren. Zwar ist seit je umstritten, wo genau die Schlacht tobte, doch in Dürrenberg war man überzeugt genug, am rechten Ort zu sein, und erzählte sich, hier nachts die Geister wilder Reiter zu hören. Und so machte man sich daran, ein Fest für das tausendjährige Schlachtenjubiläum zu planen. Dann aber kam der 30. Januar 1933. Es brach das an, was sich präpotent tausendjähriges Reich nennen wird: die Herrschaft des Nationalsozialismus. Was als Heimatfest gedacht war, bot die Chance zum nationalen Ereignis. Heinrich I. galt als erster deutscher König. Ein ganzes Wochenende dauerten die Feierlichkeiten, die in den Juni 1933 verschoben worden waren. Der Höhepunkt war ein Festzug, der alles aufbot, was die Lokalgeschichte zu bieten hatte. Am Ende marschierten Kriegervereine und Stahlhelm, SA und SS. Das Fest sei ein voller Erfolg gewesen, berichteten die hallischen Nachrichten. Anschließend begaben sich die Besucher in den herrlichen Kurpark, wo die SA-Kapelle Standarte 26 Weißenfels konzertierte, just über dem Grab unserer Heldin.